Das Schattenfräulein von Eugen Egner. Musik Henrik Albrecht. Regie Angeli Backhausen. Nun, Herr Kramm, schmeckt es Ihnen? Vorzüglich. Vorzüglich? Ach, Kram. Essen und Trinken muss sein und wären alle Bäume geil. Du bist doch viel zu blöd. Möchten Sie noch etwas? Du kannst ja nicht mal den Löffel halten. Gänseleber. Nein, vielen Dank. Herr Kram, frisch doch gerade den Teller. Aber ein wenig Salat schaffen Sie doch noch. Davon geht immer etwas hinein. Hey, auch nicht, Blödmann. Danke. Das Essen ist vergiftet. Ich werde mein Dessert nehmen und mich auf den Weg machen. Es wird Zeit. Dessert? Aber sicher. Was darf es denn sein? Creme nach Feenköniginart? Eisbombe? Weiße Dame? Zu freundlich von Ihnen. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Umstände? Herr Kramm, lieber Herr Kramm. Das Wohl eines Logiergastes bereitet mir keine Umstände. Es ist mir vielmehr eine Freude. Ich weiß das wohl zu schätzen. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich habe selbst noch etwas, das ich aufessen muss. Wenn Sie unbedingt wollen... Eine Schallplatte? Ja, aus Zuckermasse. Mein Vater betreibt daheim eine Konditorei und solche Schallplatten sind seine Spezialität. Man kann sie übrigens tatsächlich abspielen. Charmant, charmant. Darf ich Sie fragen, was auf der Schallplatte zu hören ist? Grüße. Mein Vater wird vom Geschäft so sehr beansprucht, dass er nicht einmal Zeit hat, seine Frau hier in der Klinik zu besuchen. Oh. Deshalb schickt er ihr täglich einen klingenden, essbaren Gruß. Guter Gruß ist vieler Krankheit Buß. Aber meine Mutter ist zu schwach, daher esse ich die Platten. Die hier ist von gestern und nachher bekomme ich schon die nächste. Ich verstehe. Guter Gruß, halbe Speise. Mein Vater soll nicht wissen, dass ich sie alle esse. Ich möchte ihm die Enttäuschung ersparen. Aber anhören tut Ihre Mutter sie doch wenigstens. Das ja. Möchten Sie vielleicht ein Stück? Sie täten mir einen Gefallen. Verbindlichen Dank. Es ist mir eine Ehre. Ja. So einzigartig. Sind das Ihre Fliegen? In der Tat, ja. Ich dachte, die Fliegenhaltung sei in dieser Gegend gesetzlich verboten. Was in manchen Gegenden nicht alles verboten ist. Sie halten also tatsächlich Fliegen? Die Fliegenhaltung ist nicht nur interessant, sondern erfordert auch große Kenntnisse und Fertigkeiten. Es ist eine ernste Arbeit, auch eine schöne Ergänzung des Berufs. Gerade ich als Gastwirt. Das ist aber doch illegal. Das ist aber doch illegal. Halt doch! Mach dir doch ein Wissen Test. Sie, dämlicher Trottel. Hier auf dem Lande ist die Fliegenhaltung einfach und billig. Man braucht weder teure Ausrüstung noch komplizierte Vorrichtungen. Im Grunde genommen ist die Arbeit an der Fliege einfach und geht schnell. Obwohl ich vielleicht besser vom Dienst an der Fliege sprechen sollte. Ich würde Sie gern mit der Fliegenhaltung vertraut machen. Ja, ja, ja. Ich sehe es Ihnen an. Noch erscheint Ihnen der Gedanke daran eher hinderlich und lästig. Sie betrachten die mit Fliegenhaltung zugebrachte Zeit als verloren. Stimmt's? Ein bedauernswerter Standpunkt. Denn in Wirklichkeit... Verzeihen Sie, aber ich muss jetzt zu meiner Mutter in die Klinik. Ich bin ihr den täglichen Besuch schuldig, denn sie ist durch mich so hinfällig geworden. Sie hatte eine sehr schwere Geburt mit mir. Den Rest der Schallplatte können Sie behalten, wenn Sie mögen. Gott segne Sie, junger Mann. Ich esse, was ich kann und leide, was ich muss. Gehen Sie nur. Wir reden später weiter. Verflucht. Geht das schon wieder los? Fast ist der Idiot von Freikind gefallen. Du Blödsinn! Lasst mich doch endlich in Ruhe. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Hey, Schwachkopf, hörst du? Sie schießen auf dich. So verhasst bist du überall. Ja, ja. Blödmann. Versorgung. Gegenhilfe. Frauenimitator. Frauenimitator? Wieso nennt ihr mich Frauenimitator? Weil du einer bist. darum? So ein Unsinn. Ich pflege keine Frauen zu imitieren. Aber auch nicht im Entferntesten. Das wissen wir doch viel besser, Frauenimitator. Was soll denn das? Was soll denn das? Oh Gott. Wie werde ich diese Plage nur wieder los? Hör nur, jetzt knallen sie dich ab, Blödmann. Sie können hier keinen Frauenimitator gebrauchen. Oh. Wenn jemand Stimmen hört, muss er deshalb nicht gleich wahnsinnig sein. In meinem Fall sind eindeutig die Stimmen wahnsinnig. Hoffentlich lassen sie mich in Frieden, wenn ich bei meiner Mutter bin. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Mutter. Wie geht es dir heute? Ein bisschen schlechter als gestern. Aber wie siehst du denn wieder aus? Wieso? Wie sehe ich denn aus? Na, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen, was du da anhast. Und diese Frisur. Direkt weiblich. Was? Weiblich! Das ist doch wohl nicht wahr. Der Frau, so ein verdammter Blödsinn. Keine Widerrede. So kannst du nicht herumlaufen. Was soll das Klinikpersonal bloß denken? Ich muss mich ja schämen. Mutter, wovon redest du? Ich sehe völlig normal aus. Also, wenn das heutzutage normal ist, dann möchte ich nicht die Verrückten sehen. Du könntest ruhig ein bisschen Rücksicht auf meine Bedürfnisse nehmen. Ich hatte immerhin eine sehr schwere Geburt mit dir. Das tut mir leid. Davon geht es mir auch nicht besser. Du weißt sehr gut, dass diese schwere Geburt der Grund dafür ist, dass ich täglich an Substanz verliere. Herrgott, wie schuldig soll ich mich denn noch fühlen? Bitte nicht diesen vorwurfsvollen Ton, ja? Ich hätte damals sterben können. Da wünscht man sich so sehr ein Kind. Und dann das. Nun komm, beruhige dich. Es ist nun einmal geschehen und lässt sich nicht mehr ändern. Na, wie schön. Und damit ist dann deiner Meinung nach alles erledigt, ja? Du Egoist. Egoist? Ich muss doch sehr bitten. Jawohl. Du hast doch immer nur an dich gedacht. Willst du das etwa abstreiten? Darf ich dich daran erinnern, dass ich immerhin hier am Ort wohne, solange du in der Klinik bist, und dass ich dich täglich besuche? Ach, komme doch nicht mit solch stinkendem Eigenlob. Es ist wirklich ungeheuerlich, wie du die Dinge verdrehst und dich als den gütigen, gnädigen Gönner hinstellst. Ich glaube, es hat doch eh keinen. Nimm dir ein Beispiel an deinem Vater. Er kann mich nicht besuchen kommen, weil sonst das Geschäft zusammenbräche und damit unsere Existenzgrundlage. Aber trotzdem findet er die Zeit, mir täglich seine Grüße zu übermitteln. Liebe, von Herzen gegrüßte Gattin, wieder schlägt die Grußstunde. Der Gruß ist überreif. Tief gegründet steht am vorderster Front ein voller Grußakkord. Hörst du nicht schon sein Vorausecho? Ach, ich gerate in Grußhitze. Hell lodert das Grußfeuer, die Grußhirnrinde pocht. Die Grußhirnrinde. Du weißt ja, zum Grüßen gehören immer zwei. Und mir geht der Grüßstoff nimmer aus. Am Gruß wird bei mir nicht gespart. Mir verdockt nicht der Gruß. Darum drehe ich nunmehr den Grußhahn auf, damit sich die Flut des heißen Grußbades als Gestade deines Lagers ergieße. Echt, wahr, rein und edel. So nehme ich dann für heute wieder Abschied von dir, liebe Frau, und verbleibe am Gruß festhaltend in steter Grußbereitschaft als dein dich in Strömen grüßender Gott. Ja, dein Vater weiß, wie er mir eine Freude machen kann. Die hohe Kunst des Grüßens beherrscht er wie kein Zweiter. Hättest du nur mehr von ihm. Mit diesen schönen Eindrücken möchte ich jetzt allein sein. Tu mir den Gefallen und geh. Ja? Nimm die Platte mit. Ich bin so schwach, sie zu essen. Wie du willst. Und dass du dich morgen anständig anziehst. Auf Wiedersehen, Mutter. Alles Gute. Ach, Herr Kramm. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Es ist gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mit Ihnen über Ihre Frau Mutter sprechen. Ja, bitte. Nun, ich fürchte, ich muss Ihnen gestehen, dass unsere ärztliche Kunst bei ihr nicht mehr viel ausrichten kann. Wie lange wird es wohl noch dauern? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht aber auch nur noch einige Tage. Länger jedenfalls nicht. Nur noch ein paar Wochen oder Tage. Ich werde es meinem Vater rechtzeitig beibringen müssen. Gott, war das wieder ein unangenehmer Besuch. Ich habe ebenfalls das Gefühl, an Substanz zu verlieren. Oh nein! Mutter Mörder! Nicht schon wieder! Dreckskerl! Ich will euch nicht mehr hören. Verschwindet endlich! Guten Tag. Schönen guten Tag, junger Mann. Ihre Mutter ist hoffentlich auf dem Wege der Besserung. Ehrlich gesagt, nein. Ich habe soeben vom Arzt erfahren, dass in Kürze mit dem Schlimmsten gerechnet werden muss. Sie verliert unaufhaltsam an Substanz. Ganz wie Therese. Unsere Tochter. Sie sind wegen Ihrer Tochter hier? Ja, sie verliert auch an Substanz und man kann nichts dagegen tun. Hatte sie eine schwere Geburt? Eine schwere Geburt? Nun ja, das ist die Ursache für das Leiden meiner Mutter. Nein, unsere Tochter hat keine Kinder. Sie besitzt schon seit ihrer eigenen Geburt zu wenig körperliche Substanz. Therese ist ein Schattenfräulein. Ein Schattenfräulein? Eine etwas volkstümliche Bezeichnung. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass bei der Verbindung von Seele und Körper der Unglücklichen ein Fehler aufgetreten ist, aufgrund dessen sie sich materiell nicht halten kann. Sie ist nur der Schatten eines Menschen. Und mit der Zeit wird sie immer schattenhafter. Bis sie eines nicht mehr fernen Tages ganz verschwindet. Wie meine Mutter. Dagegen ist man machtlos. Höchst bedauerlich. Ja, man kann ihr nur noch die letzte Zeit so schön machen wie möglich. Ja. Deshalb werden wir Therese auch mit nach Hause nehmen. In der Klinik kann ihr nicht mehr geholfen werden. Tja, dann werden wir einander hier nicht mehr begegnen. Sie werden uns fehlen. Ja. Ach, machen Sie uns doch die Freude, uns einmal daheim zu besuchen. Oh ja, bitte, Sie müssen Therese kennenlernen. Ja, Natürlich. Mit dem natürlich, größten Vergnügen. Mit dem größten Vergnügen. Es würde uns so viel bedeuten. Ja. Ach bitte, kommen Sie nächsten Sonntag. Ja? Wie ich schon sagte, die Fliegenhaltung ist auf dem Lande einfach und billig. Aber es gehört eine sichere Hand dazu und viel Taktgefühl. Aber verzeihen Sie die vielleicht etwas brutale Frage. Was haben Sie von der Fliegenhaltung? Ich meine, statt etwas Nützliches zu produzieren, wie etwa die Bienen, stören Fliegen doch nur. Das ist wahrhaft ignorant gesprochen. Was ich davon habe, wollen Sie wissen. Nun, ich will versuchen, es Ihnen begreiflich zu machen. Es ist nichts Materielles, wie etwa Honig, der hier zu gewinnen ist. Der Ertrag ist rein seelisch-geistiger Natur. Die Arbeit an den Fliegen führt den ernsthaft Geneigten zum Erwerb einer bestimmten Tugend. Aha. Und welche wäre das? Demut. Kein Gewand kleidet schöner als Demut. Sie bildet das Fundament der Fliegenhaltung. Demut ist die erste Notwendigkeit für ernste Arbeit und jeder ernsthafte Fliegenhalter schenkt dem Erwerb dieser schönen Tugend die peinlichste Sorgfalt. Doch muss man wissen, dazu gehört Aufopferung. Mit dem guten Willen allein ist das nicht getan. Geliebte Gemahlin, heute starte ich eine neue Grußoffensive. Schwarz soll der Himmel sein von meinen Grüßen. Flächendeckend sei deine Grußversorgung. Nie sollst du um dein Grußkapital betrogen werden. Jede Grußlahmheit ist mir fremd. Das Leben, das ich in deiner Abwesenheit führe, ist ein Leben im Dienste des Grußes. Jawohl, im Zentrum steht allemal der Gruß. Der Gruß steht mir im Gesicht geschrieben. Deine alte Grußschnauze bin ich. Immer da, deine Grußschleuder, dein Grußmogul. Auf ewig. Diese Grüße sind das Einzige, was ich noch am Leben habe. Der Rest ist eine demütigende Qual. Ein einsames Vegetieren fern der Heimat. Ein unaufhaltsam dahinschwindender Körper. Ein charakterloser Sohn. Schwein! Der sich in effeminierter Verwahrlosung suhlt. Lump! Frauenimitator! Pfui! Jetzt reicht es mir aber! Was soll denn verdammt nochmal an mir effeminiert sein? Ich komm da nicht mit, Mutter. Ich weiß beim besten Willen nicht, was du meinst. Es scheint sich um eine Wahnidee von dir zu handeln. Am besten werde ich den Arzt heute noch darauf ansprechen. Eine Wahnidee von mir? Und was ist mit deinen eigenen Wahnideen? Hast du schon vergessen, wie du mit 13 diese Fernsehansagerin sein wolltest? Diese, ich weiß den Namen nicht mehr. Hast du das schon vergessen? Unglaublich! Also ich wollte ganz bestimmt noch nie in meinem Leben eine Fernsehansagerin sein. Das bildest du dir ein. Oder du musst mich mit jemandem verwechseln. Nun streite es doch nicht auch noch ab. Dein Aufzug verrät ja wohl deutlich genug, dass du diese Person heute noch nacheiferst. Muss ich mir eigentlich diesen Schwachsinn anhören? Ich muss deiner Erinnerung wohl auf die Sprünge helfen. Kein anderer als du, mein Sohn, hast mir damals vorgejammert. Ach, Mutti, immer ein Mann sein, das ist fad. Immer dasselbe. Ich will auch mal eine Frau sein. Offenbar verlierst du auch an geistiger Substanz. Du musst dement sein. Nichts von alledem, was du da absonderst, entspricht den Tatsachen. Ach, Mutti, manchmal, wenn mir eine Frau gut gefällt, dann lösen sich bestimmte Körperteile von ihr und fliegen in mich hinein. Oh. Konnten wir dich tagelang nicht zur Schule schicken, weil du dir eingebildet hast, mit weiblichen Brüsten oder Genitalien herumzulaufen. Willst du das auch abstreiten? Hast du dir jemals überlegt, wie peinlich das für mich war, wenn du mir diese perversen Geschichten anvertraut hast? Dein Vater durfte um Himmels Willen nichts davon erfahren. Der hätte dich totgeschlagen. Jetzt habe ich mir genug von deinen irren Fantasien angehört. Ja, das ist dir unangenehm, nicht wahr? Was glaubst du, wie mir dabei zumute war? Wenn du mir zum Beispiel klagtest, dass du neuerdings die Beine einer bekannten Filmschauspielerin hättest, ich weiß den Namen nicht mehr, dass aber damit etwas nicht in Ordnung sei, weil sie eigentlich länger sein müssten. Auch fandest du die Knie nicht optimal. Ich werde die Stationsschwester rufen, damit man dir etwas gibt. Später muss ich Vater anrufen und ihm berichten, dass du übergeschnappt bist. Du schlechter Kerl! Ex-Kerl. Du hast es auf meinen Tod abgesehen! Muttermörder. Von Anfang an! Schon bei deiner Geburt. Ich gehe jetzt besser. Ja, geh nur. Geh mir aus den Augen und nimm die Schallplatte mit. Frauenimitator! Dein armer Vater wüsste. Nixius Aspirant. Demut ist eine Mutter der Ehre. Durch die Demut wird die Erfüllung nicht ausgeschlossen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Es erinnert mich ein wenig an Zen-Buddhismus, was Sie da sagen. Das ist ja kein Vergleich. Die Fliegenhaltung geht über den Zen-Buddhismus weit hinaus. Aber diese Dinge müssen Ihnen vorerst noch völlig fremd sein. Sie stellen den Anfänger naturgemäß vor ein Problem. Na, so ist es wohl. Tut mir leid. Die Frage ist eben, sind Sie grundsätzlich bereit zu dienen? Sich zu unterwerfen? Können Sie Ihren Eifer darauf lenken? Ich werde darüber nachdenken. Und wie geht es Ihrer Frau Mutter, Herr Kramm? gar nicht gut, leider. Man muss ständig mit dem Schlimmsten rechnen. Mit unserer Tochter steht es nicht besser. Wenn kein Wunder geschieht... Wir haben Therese darauf vorbereitet, dass sie uns heute besucht. Ach, ja, sie freut sich. Sieht sie außer uns doch so wenige Menschen. Es kommt nicht oft vor, dass jemand sie besucht. Bei ihrer äußerst zarten Konstitution ist allerdings auch Vorsicht geboten. Natürlich. Ja, wir müssen schonend mit ihr umgehen. Deshalb ist ihr Zimmer auch abgedunkelt und sie wird sie vom Bett aus empfangen. Aufstehen kann sie kaum noch. Die schönen Blumen, die sie mitgebracht haben, können wir leider nicht zu ihr mitnehmen. Der Duft wäre zu stark für sie. Verstehe. Früher, als sie noch mehr Substanz hatte, hat Therese bei unseren Abendgesellschaften gesungen. Ja. Lieder von Schubert und Schumann. Doch das ist, Gott sei's geklagt, längst vorbei. Sie hätten sie singen hören sollen, ja. Ein solches Talent. Welch Jammer. Wir sollten nun hineingehen. Ja. Liebes Kind, du bekommst Besuch. Hier ist der junge Herr, von dem wir dir erzählt haben. Hier kommt der Idiot. Das Fliegenhirn. Ja, gehen Sie nur ruhig näher ran. Darf ich Ihnen unsere Tochter Therese vorstellen? Hier bitte, man sieht sie nicht sofort. Oh ja, sehr erfreut. Guten Tag. Sehr erfreut, guten Tag. Sieh her, Kind, das ist der Herr Kramm. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie originell. Den Umständen entsprechend. Versager. Blöd, ja. Es tut mir leid, dass ich Sie im Liegen empfangen muss. Mich stört es nicht. Hauptsache, Sie haben es angenehm. Sehr freundlich von Ihnen. Möchten Sie sich setzen? Danke. Ich stehe gut. Schön, dass Sie wieder zu Hause sein können. Wie ich höre, ist Ihre Mutter noch in der Klinik? So ist es. Hängen Sie sehr an Ihre Mutter? Meine Mutter ist mir alles. Lügner, Mutter, Mörder. Aber es ist meine Bestimmung, Sie zu enttäuschen und zu kränken. Wie das? Alles an mir ist ihr ein Gräuel. Schon der Umstand meiner Existenz. Wie freimütig Sie sich gegenüber Menschen äußern, die Ihnen völlig fremd sind. Es macht Ihnen wohl nichts aus, jederzeit Ihr Innerstes zu offenbaren. Das scheint mir Ausdruck eines Charakterdefizits zu sein. Vollidiot. Versager. Verzeihen Sie, ich... Aber Ihre Mutter liebt Sie trotzdem immer noch? Wie könnte sie, nach allem, was ich ihr angetan habe? Sie hatte eine sehr schwere Geburt mit mir. Und von den Folgen wird sie sich nicht mehr erholen. Wissen Sie, wie groß Ihre Schuld ist? Geht es noch, Kind? Wir machen uns Sorgen. Überanstrenge ich Sie etwa? Sie lieben Ihre Mutter nicht genug. Bitte? Ich glaube, für heute ist es genug. Wir sollten nicht übertreiben. Ruh dich jetzt aus, mein Engel. Wir verlassen dich. Auf Wiedersehen. Sie. Ich liebe Ihre Tochter. Sie lieben Therese? Ist das Ihr Ernst? Oh ja. Mir war auf Anhieb klar, dass es etwas Tiefes, Schicksalhaftes zwischen uns gibt. Er ist dem Liebreiz unseres Mädchens erlegen. Es ist bei aller Zerbrechlichkeit etwas Machtvolles an ihr, etwas Heiliges, das verlangt, verehrt zu werden. Sind Sie bereit, ihr bedingungslos zu dienen, sich zu unterwerfen? Können Sie Ihren Eifer darauf lenken? Ich habe keine andere Wahl. Nein! Du! Mutter! Um Himmels Willen! Mutter, beherrsch dich! Was ist passiert? Ein Raptus? Nichts, Herr Doktor. Alles in Ordnung. Es geht schon wieder. Keine Aufregungen. Das kostet zu viel Substanz. Darum hast du mich also gestern nicht besucht. Diese saubere Dame war dir natürlich wichtiger als deine alte, kranke Mutter. Nein, ich war zu Hause bei Vater. Hier, er schickt dir neue Grüße. Ich spiele die Platte ab, ja? Ich will nichts hören. Ich will nur noch tot sein. Liebste Therese, ich nehme diese Botschaft für Sie in der Konditorei meines Vaters auf. Er ist Spezialist für solche Schallplatten, die man übrigens nach dem Anhören essen kann. Ich schreibe Ihnen keinen Brief, da Sie das Lesen zu sehr anstrengen dürfte. Ich habe Ihnen so vieles zu sagen. Liebste Therese, mein Gott, wie liebe ich Sie. Die Begegnung mit Ihnen hat mich aufgewühlt. Ich liebte Sie vom ersten Augenblick an. Ich muss Sie wiedersehen. Aus Ihrem Munde erwarte ich das Urteil über mein weiteres Leben. Seit unserem Gespräch ist mein Innerstes erfüllt von einem tiefen Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Ihnen. Ich habe Spannungen im Schädel und heftiges Herzklopfen geht mir durch den Leib. Ich habe niemanden mehr auf dieser Welt als Sie allein. Es ist meine Bestimmung, Sie zu lieben. Lieber Herr Kramm, mein aufrichtigstes Beileid zum Hinscheiden Ihrer Frau Mutter. Seien Sie auch meiner herzlichen Anteilnahme versichert. Ich danke Ihnen. Muttermörder. Es war eher ein Verschwinden als ein Sterben. Verbrecher. Es war nichts mehr von ihr übrig? Nein, sie hatte alle Substanz verloren. Und eben das steht uns nun mit unserer Tochter bevor. Bitte, glauben Sie mir, dass ich alles tun werde, um das zu verhindern. Ihre Absicht ist höchst ehrenvoll. Lieber Herr Kramm, doch müssten Sie wahre Wunder wirken können, um Therese noch zu retten. Meine Liebe zu ihr. Ist eine weitere Verschlechterung eingetreten? Ja, die Existenz unserer geliebten Tochter ist akut bedroht. Kann ich zu ihr? Ich muss ihr nah sein. Gehen Sie hinein, sie erwartet Sie. Therese? Ja, bitte? Auch Sie sind es. Nehmen Sie Platz. Ich muss Sie leider auch heute liegend empfangen. Haben Sie meine Schallplatte erhalten? Ja. Sie können sie wieder mitnehmen. Sie ist mir zu süß. Haben Sie sie angehört? Das habe ich. Dann wissen Sie also, wie es um mich steht. Was sagen Sie dazu? Es ist alles völlig unnatürlich und bis zum Unsinn übertrieben. Als ob Sie sich aus irgendeinem Grunde verpflichtet fühlten, mich zu lieben. Und nun wollen Sie mich anscheinend zwingen, Ihre überspannten Gefühle zu erwidern. Idiot, Sie sind ein Spinner, fliegen Herren. Das habe ich nicht verdient. Reden Sie keinen Blödsinn. Ich vergehe. Welchen Grund könnten Sie haben, mich zu lieben? Sie müssen wirklich verrückt sein. Sie glauben mir also meine Liebe nicht? Selbstverständlich nicht. Wofür halten Sie mich? Aber es ist seltsam. In Ihrer Nähe spüre ich trotzdem etwas. Ja? Vermutlich sensibilisiert der Zustand, in dem ich mich befinde, meine Wahrnehmung auf besondere Weise. Ihre Ausstrahlung signalisiert mir, dass da etwas in Ihrem innersten Wesen sein muss, das mir entspricht. Etwas seiner Natur nach. Weibliches? Etwas Weibliches! Was soll das heißen, etwas Weibliches in meinem Innern? Dass du ein Frauenimitator bist. Jetzt nun fangen Sie auch noch damit an. Wieso? Meine Mutter hatte diesbezügliche Wahnideen. So? Aber da ist etwas Weibliches in ihm. Etwas Weibliches! Und ich fühle, dass ich mich darin anrichten könnte. Ich könnte darin... Das heißt, in Ihnen weiterleben, wenn meine eigene körperliche Existenz sich verflüchtigt hat. Sie könnten in mir weiterleben? Von wegen! Das kommt überhaupt nicht in Frage! Da sind wir! Und da bleiben wir! Einfachheit. Äußerste Einfachheit, Herr Kramm. Vielleicht meinen manche, dass wenn wir die Fliegenhaltung auf die äußerste Einfachheit beschränken, wir unsere Kunst erniedrigen und ein Handwerk daraus machen. Mit Inbrunst betrieben wird sich die Fliegenhaltung aber, ohne ihren Charakter als Kunst einzubüßen, zur Wissenschaft erheben und ihre Prinzipien einer Methode unterwerfen, welche jeden unliebsamen Zufall ausschließt. Doch sagen Sie mir, werden Sie nun nach dem Dahinscheiden Ihrer teuren Frau Mutter? Bald wieder nach Hause abreisen? Ich gedenke zuerst abzuwarten, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Davon hängt es ab. Solange würde ich gern noch bei Ihnen bleiben. Ja. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Aber ich möchte jetzt zu Bett gehen. Erschrecken Sie bitte nicht, Herr Kramm. Ich bin's. Therese? Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Herr Kramm, es ist soweit. Ich stehe kurz vor dem Verlöschen. Ich besitze nur noch so wenig physische Substanz, dass mir Türen keine Hindernisse mehr sind. Sie erinnern sich, was ich Ihnen sagte? Dass ich in Ihnen weiterleben könnte? Nein! Also, nichts da! In mir weiterleben? Nein! An sowas hatte ich eigentlich nicht gedacht. So etwas tust du auch nicht. Ihre Worte auf der Schallplatte. Soll der Schatten wieder doch verrecken? Kram, ich habe Angst. Mach kein Quatsch, du Dich. Ich kann nicht. Unsere Rache wird furchtbar sein. Ich kann nicht. Therese? Ich sehe sie nicht mehr. Ich bin hier. Ich höre sie. Wie eine innere Stimme. Kein Wunder, ich bin ja jetzt in Ihnen. Ich verspreche Ihnen, mich zurückzuhalten und Sie nicht zu belästigen. Sie brauchen übrigens nicht laut zu sprechen, wenn Sie sich mit mir unterhalten wollen. Unsere Verständigung findet auf Gedankenebene statt. Auch das noch. Sie weiß, was ich denke. Zwangsläufig. Na wunderbar. Vom Regen in die Traufe. Und ich wollte mich schon freuen, dass ich endlich die beiden Seelenwürmer losgeworden bin, die mich in den Wahnsinn treiben wollten. Welche Seelenwürmer? Zwei wahnsinnige innere Stimmen, die mich beschimpft haben. Die haben Sie mit Ihrem Eintritt offenbar verdrängt. Ich höre die beiden jedenfalls nicht mehr. Sie haben Stimmen gehört? Sind Sie in psychiatrischer Behandlung? Nein, bin ich nicht. Dann sollten Sie eine Therapie beginnen. Ich möchte nämlich nicht gerne in einem Psychotiker leben. Ich bin ja jetzt durch Ihre Hilfe geheilt. Die einzige Stimme, die ich noch höre, ist Ihre. Ich möchte nur noch schlafen. Hoffentlich stelle ich beim Aufwachen fest, dass alles nur ein Traum war. Sie wissen genau, dass das nicht geschehen wird. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn man sein Denken doch einfach abschalten könnte. Auf keinen Fall will ich daran denken, dass jetzt in diesem Moment in meinem Innern eine Frau lebt. Ich werde nie wieder mit mir allein sein. Wie grauenhaft. Still. Still. Sie bekommt ja alles mit. Ach, könnte ich nur meditieren und meine Gedanken zum Schweigen bringen. Sie sind wie Fliegen, die pausenlos, unverschämt um mich herumschwirren. Ruhe. Schluss. Nicht mehr denken. Und doch. Doch, doch. Etwas ist anders. Meine Brust hat sich verändert. Irgendwie unterschwellig. Die Haut, diese eigentümliche Weichheit, diese Empfindsamkeit. Wenn ich so mit der Hand darüber fahre, doch, doch, irgendwie ist da, also wenn auch mehr innerlich, eine weibliche Anmutung. Wenn ich ganz leicht mit der Hand drücke. Oh. Wie sich das anfühlt. So war das früher nicht. Es ist... Hören Sie auf. Oh je, ich berühre Sie an den allerintimsten Stellen. Ich darf mich nicht gehen lassen. Verzeihen Sie bitte, Therese, aber ich musste mir Klarheit verschaffen. Schlafen Sie lieber. Schlafen, wenn ich nur könnte. Ich bin viel zu aufgeregt. Und jetzt gehen mir auch noch diese Fliegen auf die Nerven. Frauenimitator. Was? Sie sind wieder da. Wer ist wieder da? Die Seelenwürmer. Und ich hatte mich schon gefreut. Sie hören also immer noch Stimmen? Nicht noch immer, sondern wieder. Jetzt sind sie aber nicht in meinem Kopf, sondern außerhalb. Sie hören die Stimmen jetzt von außen? Ja, sie sind auf die Fliegen übergegangen. Die Fliegen beschimpfen mich. Was sagen Sie denn? Sie nennen mich Frauenimitator. Frauenimitator? Bestimmt meinetwegen. Weil Sie jetzt diese körperlichen Sensationen haben. Nein. So haben die mich schon vorher genannt. Bestand dazu Anlass? Natürlich nicht. Ich sagte doch, die Stimmen sind wahnsinnig. Wenn ich diese Plage bloß loswerden könnte. Dazu haben Sie doch jetzt eine realistische Chance. Wenn die Stimmen auf die Fliegen übergegangen sind, brauchen Sie die doch nur zu erschlagen. Dann haben Sie ein für alle Mal Ruhe. Sie haben recht. Das tue ich. Ich erschlag Sie mit der Zeitung. Wartet. Euch krieg ich. Für ein bisschen Leben. Gewinnen Sie das Zimmer? Das dulde ich nicht. Machen Sie auf! Schnell! Schlagen Sie sie tot! Ja, wenn das so leicht wäre! Sie sind zu schnell! Herr Kram, hören Sie! Sie sollen die Tür öffnen! Einen Augenblick bitte! Ich komme sofort! Ach, verflucht! Jetzt sind Sie zum Fenster raus. Wollen Sie mir bitte verraten, was Sie hier... Was ist das? Das ist eine Fliege. Da liegt eine Fliege. Oder noch eine. Tot. Gerechter Gott, an Ihrer Zeitung klebt auch eine. Und an der Wand. Was haben Sie getan? Es war Notwehr. Ihre Fliegen haben mich auf absolut unerträgliche Weise belästigt. Es sind ein paar böse Geister in Sie gefahren. Böse Geister? Ich gewinne den Eindruck, der einzige böse Geist sind Sie, Herr Kramm. Dies ist nun der Dank dafür, dass ich Ihnen Obdach gewähre und Sie nähere dafür, dass ich Sie vertrauensvoll in die Kunst der Fliegenhaltung einzuführen suche. Sie sind ein abgrundtief schlechter Mensch. Nicht genug, dass Sie Ihre arme Mutter auf dem Gewissen haben. Nein, Sie müssen auch noch Hausfriedensbruch und Meuchelmord begehen. Ach, stellen Sie sich nicht so an wegen paar Fliegen. Es gibt mehr als genug davon. Ich habe außerdem nicht einmal alle erwischt. Leider. Danken Sie dem beklagenswerten Umstand, der mir verbietet, Sie deshalb strafrechtlich zu belangen. Und seien Sie froh, dass ich für meine Person nicht zu Handgreiflichkeiten inkliniere. Scheren Sie sich gefälligst zum Teufel, packen Sie Ihre Siebsachen und verlassen Sie mein Haus auf der Stelle. Lieber Herr Kramm, welche Herzensfreude machen Sie uns, dass Sie uns unsere Tochter wiederbringen. Seien Sie uns aufs Höchste willkommen. Selbstverständlich werden Sie fortan bei uns leben. Dadurch, dass Therese Sie ausgewählt hat, um in Ihnen weiterzuleben, sind Sie für uns wie unser eigenes Kind. Ja, wir tragen uns auch mit dem Gedanken, Sie zu adoptieren. Ja. Das ist eine große Ehre für mich. Ich danke Ihnen. Können wir mit Therese sprechen? Ich meine, hört sie uns und... Kann sie uns antworten? Ja, indirekt. Oh. Durch mich. Ich werde ihr meine Stimme leihen. Therese, mein Mädchen. Es ist furchtbar, dass du von uns gegangen bist, aber es ist uns ein rechter Trost, dass du uns geistig in diesem jungen Mann erhalten bleibst. Sag doch, mein Mädchen, wie geht es dir? Ach, lieber Vater. Es ist nur ein trauriger Notfall. Sie sagt, aber man hängt nun einmal am Leben. Es geht ihr gut. Frechheit! Das habe ich nicht gesagt. Ach, würden Sie uns bitte jeweils den genauen Wortlaut wiederholen? Ja. Das ist doch das einzig Authentische, was wir von unserer Tochter noch haben. Natürlich. Sagen Sie, ich bin in einem gefangenen Fliegen als Frauenimitator beschimpft und der eine Nacht im Bett an den Geschlechtsorganen herumfingert. Unterschlagen Sie ja. Macht euch keine Sorgen. Oh. Ich bin so froh, dass ich trotz allem noch bei euch sein kann. Und ich kann es nur, weil Herr Kramm so herzensgut ist, mir Asyl zu gewähren. Nur ein Substanzschwund eingegangen. Lieb von euch, dass ihr ihn adoptieren wollt. Er hat es wirklich verdient. Würdigende Existenz. Oh, wie konnte Liebes Kind, wir sind ja so froh, dass es dir gut geht. Wir wollen alles tun, um dir dein Los zu erleichtern. Dann bring diesen Kerl um, damit ich erlöst bin. Oder sagt mir, wie ich mich in meinem Zustand selbst umbringen kann. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Mir geht es gut. Alle Wohltaten, die ihr Herrn Kramm erweist, erweist ihr auch mir. Ich will nicht. So, nun will ich schlafen. Lass sie nicht schlafen. Ich bin noch ziemlich schwach. Dann fummelt er nur wieder an mir herum. Bis später. Ja, schlaf nur schön, mein Kind. Das wird dir gut tun. Schwein! Verdammtes Schwein! Ich will tot sein! Ich werde mich nun auch zurückziehen, wenn Sie erlauben. Es ist alles auch für mich ein wenig viel. Guten Tag, mein Sohn. Guten Tag, Hochwürden. Lieber Herr Kramm, ich habe Hochwürden hergebeten, weil es mir geraten erscheint, in dieser intrikaten Angelegenheit den Rat der Kirche einzuholen. Und natürlich auch den Segen der Kirche. Wir möchten ausschließen, dass Sie und Therese im Zustand der Sünde leben. Verstehe. Das ist auch im Sinne Ihrer Tochter. Hochwürden, können die beiden nicht miteinander vermählt werden? Für eine Eheschließung stellt die körperliche Abwesenheit der Braut ein unüberwindliches Hindernis dar. Wenn ich recht verstehe, gibt es für deren Existenz keinerlei objektive Beweise, lediglich das Wort des Herrn Kramm. Wenn er nun ein Schwindler wäre. Nie und nimmer. Wir glauben ihm. Wir glauben, dass unsere Tochter in ihm weiterlebt. Sie glauben? Das ist ein bisschen wenig, nicht wahr? Sie müssen doch zugeben, dass das alles recht abenteuerlich klingt. Ich schwöre jeden heiligen Eid, dass ich die Wahrheit spreche. Hochschwören kann auch tief lügen heißen. Doch falls es sich wahrhaftig so verhielte, wie Sie sagen, Herr Kramm, falls tatsächlich diese Frau in ihrem Innern lebte, wäre unbedingt zu befürchten, dass es zu sündigen Gefühlen bei Ihnen oder sogar bei beiden kommen könnte. Aber Hochwürden... Unsere Tochter und dieser treffliche junge Mann gehen... Gleichwohl ohne Ansehen der Person, sage ich nur, wer das Sündigen nicht hindert, wo er kann, der gebietet es. In vorgenanntem, wie auch jedem anderen Falle, würde ich Herrn Kramm dringend nahelegen, sich allzeit unkeuscher Gedanken und Handlungen zu enthalten. Therese, nun reden Sie doch mit mir. Ihr Schweigen ist mir unerträglich. Therese, hören Sie auf, mich zu quälen. Wir müssen doch zusehen, dass wir mit unserer Situation zurechtkommen. Unter so schwierigen Umständen sollten wir uns benehmen wie reife Menschen. Nun kommen Sie schon. Geben Sie sich einen Stoß. Sagen Sie was. Nein? So verstockt? Muss ich erst nachhelfen? Vergessen Sie nicht, ich verfüge über Mittel, eine Reaktion aus Ihnen gewissermaßen herauszukitzeln. Wollen Sie mich dazu zwingen? Schön. Sie wollen es nicht anders. Seien Sie versichert, so etwas ist überhaupt nicht mein Stil. Aber in diesem sehr speziellen Fall, es wird sich ja zeigen, wie lange Sie mich noch ignorieren können. Na, wie ist das? Taut Sie das ein bisschen auf? Hm? Antworten Sie. Und das? Wie finden Sie das? Ich halte es selbst kaum noch aus. Zwingen mich zum Äußersten. Na, immer noch nichts. Welche Fühllosigkeit. Therese! Leibhaftig! Was tun Sie hier im Bett? Wie konnten Sie wieder aus mir herauskommen? Ist das denn gut für Sie? Reden Sie nicht. Machen Sie weiter. Vollenden Sie gefälligst. Was Sie mit Ihren Fallisien Manipulation begonnen haben. Los! Therese! Therese! Therese! Wo sind Sie? Oh Gott! Weg! verschwunden. Direkt aus meiner Umarmung. Sie hat sich aufgelöst. Da. Der Fleck in der Matratze ist alles, was von ihr noch übrig ist. Es war zu viel für sie. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe sie umgebracht. Wie stehe ich jetzt da vor ihren Eltern? Ruhig, ruhig, Kram. Ganz ruhig. Denk nach. Verdammte Fliegen! Therese, Mädchen, wir haben beschlossen, zur Feier deiner glücklichen Verbindung mit Herrn Kram ein Fest zu veranstalten. Ach, wie lieb von euch. Wie schön. Da freue ich mich aber. Ja, wir dachten, wir könnten dann auch wieder eins von unseren beliebten Hauskonzerten veranstalten. Ach so. Ja, ja. Du könntest doch wieder Schubert-Lieder singen. Mit Herrn Krams Stimme, versteht sich. Die Winterreise? Die Winterreise. Brillante Idee. Ach, Herr Kram, es wäre doch bestimmt technisch möglich, dass Therese durch Sie sänge, oder? Ich weiß nicht recht. Ach, bitte sagen Sie ja. Wenn sie durch Sie spricht, dann muss sie doch auch durch Sie singen können. Ich wäre furchtbar enttäuscht, wenn das nicht ginge. Aber wäre es nicht auch enttäuschend für Sie, dann nur meine Stimme zu hören? Ja, es wäre zwar Ihre Stimme, mein Lieber, aber Thereses Seele sänge damit auf ihre ganz eigene, unverwechselbare Weise. Aus jedem Ton, jeder Modulation würden wir unsere geliebte Tochter heraushören. Ach, Herr Kram, Sie können uns das nicht abschlagen. Wenn Sie darauf bestehen, dann bin ich selbstverständlich bereit. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen. Ja? Ach, Therese übt? Ja, Mutter. Ich habe so lange nicht mehr gesungen, da gehe ich die Lieder noch einmal gründlich durch. Das scheint mir auch angebracht. Du bist offenbar ziemlich aus der Übung. Die Koordination mit Herrn Krams Stimme bereitet mir noch einige Schwierigkeiten, weißt du? So, natürlich. Daran müsst ihr euch ja beide erst gewöhnen. Ja, ja, dann will ich nicht länger stören. Übt nur fleißig weiter. Hoffentlich schaffe ich das bis zum Hauskonzert. Es ist nur noch eine Woche Zeit. Zu blöd zum Singen. Verhasste Brut. Wartet nur. Ja, verehrte Gäste, ich darf Sie am heutigen Abend herzlich willkommen heißen zu einem ganz besonderen Hauskonzert. Ja, es ist seit Jahren das erste, an dem unsere geliebte Tochter Therese wieder mehr oder weniger aktiv teilnehmen kann, obwohl sie nach langem Siechtum vor kurzem leiblich von uns gegangen ist, lebt sie geistig und seelisch in diesem jungen Mann hier weiter. Ja. Applaus für Herrn Kramm, unseren Adoptivsohn. Bravo. Danke. Mein Lieber. Ja, dank seiner stimmlichen Vermittlung wird Therese heute Abend für uns Wilhelm Müllers Winterreise in der Vertonung von Franz Schubert interpretieren. Am Klavier wird sie von ihrer Mutter begleitet. Bravo. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe. nicht in den Mund geflogen. Können wir irgendetwas für Sie tun? Nein! Ich will euch nicht mehr hören! Du hast überhaupt nichts zu wollen! Weißt du noch, was das Schattenfräulein gesagt hat? Was? Dass da etwas Weibliches in deinem inneren Wesen ist! Ihr sollt mich in Ruhe lassen! Darin hat sie sich eingerichtet, in dies Weibliche. Ich will nichts mehr davon hören! Du wirst über dich selbst hinauswachsen und der größte Frauen in die Tat aller Zeiten sein! Fliegenmiste! Was? Fliegenmiste! Ist mit Therese alles in Ordnung? Therese, hörst du mich? Oh, verdammt! Seht nur irgendwie. Irgendwie scheint er sich zu verändern. Herr Kramm, halten Sie an sich! Der gute Anzug! Was ist dieser Unglücksfall? Das ist ein kleiner Verbleib! Unglaublich! Veränderter weiblicher Körper! Täuschend echt! Das ist noch nicht perfekt! Bravo! Wir haben wieder eine Tochter! Ja, wir haben wieder eine richtige Tochter! Oh Gott! Mein Kind! Schmieder. Mutter Kramm, Irm Herrmann. Vater Kramm, Horst Bollmann. Vermieter, Ulrich Faulhaber. Therese, Katharina Palm. Herr Morgenthau, Ernst August Schäppmann. Frau Morgenthau, Ulrike Bliefert. Arzt, Maximilian Hillbrand. Geistlicher, Peter Kaganowitsch. Die Gäste, Gabriele Schulze und Jürg Löw. Gesang, Sibylle Koke. Technische Realisation Günther Kasper. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.